Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Leute, heute ist 1 Live Abend hier im WDR Fernsehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht heute, wie immer donnerstags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch hier 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Katrin, und Katrin ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Katrin, schön, dass du da bist. Hi. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Thema, was dich wahrscheinlich wie die meisten ziemlich anekeln wird. Ja, ich bin hart gesotten. Ich habe ja schon so viel gehört, also, aber leg mal los. Und zwar geht es darum, dass ich ziemlich auf Pickel stehe, dass ich Pickel toll finde und dass sie mich auch ziemlich anmachen. Deine eigenen oder bei Jungs? Das ist die Sache. Als ich in die Pubertät gekommen bin, habe ich bei mir selbst schon angefangen. Ja. Ich habe mich wirklich abends verkrochen von Spiegel, wo man die umdrehen kann und die Poren richtig groß sind. Und jetzt kommt halt, ich mag es halt am liebsten, wenn sie aufplatzen, gegen Spiegel spritzen und dann auch so ein bisschen runterlaufen. Und ich esse sie auch manchmal. Nein! Doch, ich weiß. Nein! Das ist völlig pervers, ich weiß. Wenn Eiter rauskommt. Ich weiß. Und dann sammelst du den Eiter irgendwie? Nee, es geht halt weiter noch. Ich bin ja 24, habe auch schon einige Freunde gehabt. Ja. Und ich habe mir auch immer welche ausgesucht, die wirklich auch Pickel haben, wo es wirklich schlimm ist. Also Katrin 24 sucht Acneboy, steht ja dann irgendwo. Also ich habe zurzeit auch einen Freund und der hat auch Pickelprobleme und alles und ich darf dann da auch ran. Und bei mir ist es halt darum, ich liebe diesen Punkt, wenn es kurz vorm Platzen ist und dann wirklich dann rauskommt, oder auch diese Mitesser, wenn diese Würstchen sich rausbringen. Ich weiß, es ist total ekelhaft, aber alle, ich finde es toll. Ihr müsst alle ganz tapfer sein, während Katrin jetzt erzählt. Also es gibt ja nun, gut, gehen wir ins Detail. Es gibt ja die Pickel, die man ausdrückt und dann kommt wirklich so ein etwas angehärtetes gelbes Würstchen raus. Genau, die Mitesser. Ja, saugst du dann diesen Mitesser von der Haut ab oder tust du den erst auf deinen Finger und leckst ihn dann ab? Jetzt kommt der nächste Schock. Ich mache das so, ich habe die auf dem Fingernagel und ich knietsch die auch erst nochmal so breit, weil ich es total toll finde, damit auch rumzuspielen, sage ich mal. Und dann meistens esse ich sie dann. Mein Freund weiß das aber nicht. Ich habe das bei meinem Freund auch immer nur in unbedachten Augenblicken getan, wenn ich zum Beispiel am Rücken hinten mache und er nach vorne guckt. Hm. Aber schon hauptsächlich er von mir. So, wenn jetzt aber die zweite Variante, der Pickel ist voller flüssigem Eiter. Ja. Wir müssen es so klar ausdrücken, sonst verstehen wir das nicht. Also der Pickel ist voll. Ja, das, wie geht das? Auch auf den Fingernagel oder? Nee, da geht es eigentlich nur darum, dieses Aufknacken, wie es rausläuft. Und es geht manchmal, ich nenne sie immer Überraschungspickel, da drückt man erst, es kommt so ein bisschen und dann hat man so einen Punkt erwischt und dann kommt es richtig raus, also richtig unter Druck. Ja. Ich finde das so toll. Ich weiß selber nicht warum, aber ich finde das total klasse. Ich liebe das zuzuschauen. Ich will dir mal sagen, in hauchdünnen Ansätzen kann ich das nachvollziehen. In hauchdünnen Ansätzen. Wirklich? Ja. Aus folgendem Grund. Ich habe früher sehr, sehr unter Akne gelitten. Und war immer sehr froh, wenn ich so ein Ding aufgemacht habe. Ich habe die selber aufgemacht, weil der Hautarzt mir irgendwann sagte, das können Sie selbst aufmachen, machen Sie es vorsichtig und drücken es aus. Da war ich immer froh, wenn das Ding weg war. Insofern ist so eine Lust, das Lustempfinden, wenn das Ding rauskommt, kann ich schon nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist anders gelagert bei dir. Die Frage war aber jetzt, was machst du mit dem Eiter? Kommt der sofort, saugst du den sofort weg, wenn keiner zuguckt, oder? Nee, das mit dem Eiter, das esse ich nicht. Das sind nur die Mitesser, die harten, die man zerdrücken kann. Ach so, das ist wie Nasenpopel dann. Ja, das habe ich auch früher gesagt. Alle sagen, meinen Freundinnen habe ich das halt auch erzählt. Die meinten ja, boah, wie eklig. Da sagte ich aber ganz ehrlich, jeder popelt, es gibt nur keiner zu. Und ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch mehr nicht gibt. Ich popel, nein, das mache ich nicht. Ja, aber ich esse das Zeug nicht. Ja, aber viele. Ja. Und mit den Pickeln ist das bestimmt auch so. Also ich finde das überhaupt nicht so pervers. Also eigentlich sage ich, schreien sofort i. Aber... Naja, also ich bin schon mal beruhigt, dass du den flüssigen Eiter nicht rauslutscht. Nee, da geht es hauptsächlich darum, wie es aufknackt und wie es rauskommt. Das ist so Wichtige. Der da. Akustische und optische Reiz. Hauptsächlich der optische. Der optische Reiz. Ja. dein Freund weiß von dieser perversen Neigung seiner Freundin nichts. Doch, er weiß, dass ich es mag, sie zu drücken, und ich nerv ihn auch immer, ob ich nicht mal wieder drücken könnte. Meine Mutter ist Kosmetikerin, ja. Und da habe ich auch extra so eine Kanüle, womit man die professionell aufstechen kann, und noch Flüssigkeiten, die man später drauf macht, damit sich das dann wieder so zusammenzieht. Und ich habe auch schon zu ihm gesagt, ich würde ihr am liebsten Dreck auf den Rücken schmieren, damit der nächsten Tag noch mehr ist, weil ich das so toll finde. Und ich sehe auch sofort, wenn der neue hat, ich scanne den richtig ab und ich sehe das sofort, und er ist schon teilweise genervt. Also ein junger Mann, der Haut wie Porzellan hat, wäre gar nichts für dich. Nee. Also ich sehe es halt auch, wie gesagt, ich arbeite im Einzelhandel. Nein, das hast du nicht gesagt. Und da sehe ich das bei Kunden auch immer. Achso. Ich sehe das bei allen. Warum bist du nicht Kosmetikerin? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie nicht dazu gekommen, obwohl es ja naheliegend wäre, durch Absolut. Meine Mutter halt, ja, eigentlich. Ja, und wegen deiner Neigung. Ja, eigentlich schon. Also es hatte meine Mutter aus Spaß auch immer, die weiß ja auch so, ohne Scheiß, das, die Kosmetikerin wäre doch dein Job gewesen. Also Einzelhandel, das heißt, du arbeitest im Verkauf? Genau, ich bin Verkäuferin. Ja. So, und das bedeutet, dass du die Leute immer anguckst und dann gleich innerlich jubilierst, wenn du Menschen mit Pickeln siehst. Egal, ob das Männer oder Frauen sind. Das ist völlig egal. Hat es eine sexuelle Komponente? Das wurde ich auch schon gefragt, aber eigentlich nicht. Ich habe immer gesagt, das ist eher wie Schokolade essen. Das ist einfach nur ein tolles Gefühl. Es befriedigt, aber nicht sexuell. Ja. Es ist einfach nur absolut toll und ich fühle mich gut danach und es macht richtig Spaß. Das ist eine Leidenschaft. Ich könnte wirklich so abends, den ganzen Abend sitzen und Pickel. Ich habe auch schon mal erlebt, es müsste Puppen geben, wo Pickel nachwachsen und man das da ausdrücken könnte. Ich glaube, mit dem, die Lust am Ausdrücken, das haben, glaube ich, viele Leute. Ja. Mit dem Essen, da bist du in der perversen Fraktion. Ich weiß. Das ist aber privat schon sehr häufig. Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich das jetzt mal erzählen darf, wenn man sich die Schamhaare abrasiert, dann gibt's ja diese kleinen Rasurpickelchen. Ja. Und die sind ja eigentlich auch leicht eitrig, aber die esse ich auch, weil es von mir ist. Ach so, aber nicht bei jemand anderem. Nee, ich habe mal heimlich halt von meinem Freund so einen härteren. Das weiß der aber nicht. Ja. Ich weiß, das ist so schlimm. Wenn der Freund das erfahren würde, was wäre denn dann? Oh Gott, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Das ist ja ein Ding. Was ich gerade noch fragen wollte, mit dem, dass der so eine Lust macht, das zu essen, ist das völlig egal, von wem dann dieser Mitesser käme? Nein. Nee. Also ich habe mich schon halt so mehr oder weniger überwunden. Ich habe auch nur einmal das bei meinem Freund gemacht, sonst hauptsächlich nur von mir. Ach so. Also, aber das war schon Überwindung, aber gleichzeitig auch total irgendwie interessant. Ja. Verstehe. Ich denke halt so, wenn man sich küsst und so und Speichel austauscht. Ist und genauso so, ekelhaft, das, ne? Ja, letztendlich. Ja, es ist eine Frage immer der gesellschaftlichen Norm. Also innerhalb unserer Gesellschaft ist das ekelhaft. Vielleicht haben andere Gesellschaften, finden das ganz normal. Und küssen ist auch nicht hygienisch und ästhetisch, hast du völlig recht. Oder halt beim Sex, wenn man der Körperflüssigkeiten aufmacht, da denke ich mir halt auch immer so, es kommt aufs Gleiche raus und nimmt mir Spaß. Aber du bist ganz begeistert dabei, ne? Ich liebe es, ich liebe es. Ja. Und du rasierst ja auch die Schamhaare, habe ich da gerade rausgehört. Ja genau, damit diese Rasurpickelchen entstehen. Ich liebe es, auf dem Badenwannenrand zu sitzen und dann diese alle einzeln abzuknietschen, sage ich jetzt mal. Und ich verbringe da auch richtig Zeit für. Ja. Also, ich freue mich, dass du uns das so frankenfrei erzählt hast. Ja. Ich würde es einfach mal loswerden, weil ich finde es nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Brechen wir einfach mal ein Tabu. Da musste doch mal drüber gesprochen werden. Genau. Ne? So. Und damit all die anderen Tausenden und Tausenden von Menschen, die uns jetzt zuschauen, das auch tun, nicht den Komplex haben, dass sie komplett pervers sind. Das habe ich mir auch gedacht, weil ich bin überzeugt, dass das auch andere machen. Und wenn die das jetzt hören, Leute, ist es okay. Dann sagen die anderen, ich bin nicht alleine mit meiner Neigung. Ne? So. Das war also der Sinn des Anrufes. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Dankeschön. Katrin, alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute auch dir. Tschüss. Tschüss. Mann, jetzt wollen wir uns erstmal ein bisschen erholen von dem Schock, was wir da gerade gehört haben. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder ihr mailt uns unter domian@wdr.de und bitte schreibt in die Mail eure Telefonnummer mit rein und fasst euch bitte, wenn es irgendwie geht, in der Mail kurz. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal einen Hinweis. Wir kriegen ja nun wirklich sehr, sehr, sehr viel Post. Und ich bitte euch sehr um Verständnis, dass ich das persönlich nicht alles beantworten kann. Das schaffe ich einfach nicht. Ich glaube, ihr werdet das auch verstehen, aber ich wollte es einfach nur nochmal sagen. So, hier ist Lina. Lina ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Lina, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich in 2 Wochen Besuch von jemandem bekomme, die ich vor 8 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Die, eine Frau? Genau. Vor 8 Jahren? Vor 8 Jahren. Dann warst du 16. Wie alt ist die Frau? Nur 2 Jahre älter. Ja. Und wir haben uns auf dem Schüleraustausch kennengelernt. Mhm. mehr durch Zufall. Wir waren nicht Austauschpartner, sondern sie war die beste Freundin meiner Austauschpartnerin. Mhm. Und es hat sich so entwickelt, dass wir eine sehr starke Verbindung aufgebaut haben, die sich dann so weit entwickelt hat, dass wir Gefühle füreinander haben. Ah, lesbische Gefühle. Genau, ja. Also vom damals, ne, ist halt mit 16 weißt du das noch nicht so genau. Genau. War für mich aber sehr ausschlaggebend. Also ich bin jetzt lesbisch, ich lebe offen lesbisch, kein Ding. Bei ihr ist das halt anders. Ach so, bei ihr ist es anders. Ja. Sie lebt nicht lesbisch. Ich würde sagen nein, weil sie einfach aus Irland kommt, was sehr konservativ ist und sehr auch religiös-katholisch ist. Das heißt ja nichts. Ja, nur da bei der ländlichen Gegend ist das sehr, so wie hier auf dem Land, also ne, offen. Schlimmer wahrscheinlich. Ja, sehr krass. Sie kommt aus Irland. Genau. Habt ihr denn in diesen 8 Jahren viel Kontakt miteinander gehabt? E-Mail-mäßig oder so? Also wir hatten eine ganze Zeit lang Briefkontakt und dann hat sie den aber, nachdem ich hier so nett wie ich war, meine Gefühle gestanden habe, abgebrochen. Oh. Ja, ich habe ihr gesagt, dass ich sie halt sehr, sehr, sehr mag. Und sehr sexy findest? Nee, das hast du so nicht geschrieben. Aber das habe ich nicht geschrieben, aber ja, ich finde sie auch sexy, das ist kein Ding. Ne? Aber du hast so geschrieben, dass du sie sehr, sehr magst und sie hat schon kapiert, das geht über das übliche Freundschaftsmögen hinaus. Ja. Ja. Also das, also sie war damals, hatte sie noch niemals damit gerechnet, dass sie in irgendeiner Weise Gefühle für eine Frau haben könnte. Mhm. Und das hat sich da erst entwickelt. Dass sie Gefühle für eine Frau? Ja, genau, also sie kannte das absolut nicht. Das war ja total fremd und total neu, das hat sie. Aber sie hat den Kontakt abgebrochen, nachdem du richtig klaren Klartext gesprochen hast. Ja, so kannst du das sagen. Also dann kam nur noch vereinzelt mal so eine Standard Postkarte, so, ah, mir geht's gut, ich bin gerade da und da und ja, wie geht's dir überhaupt? Und das ist bis heute so geblieben? Das ist dann ganz im Sand verlaufen. Ah, wie lange habt ihr jetzt überhaupt keinen Kontakt mehr? Überhaupt keinen Kontakt, würde ich fast 6,5 Jahre sagen. Ach du lieber Himmel. Du weißt ja gar nicht, wie die aussieht. Doch, dank des Internets weiß ich das. Weil wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen zum Glück über das Internet wiedergefunden. Ach so, ach so. Was ganz interessant war. Ja. Und dann hat sich das halt wieder so, ich würde sagen, hochgeschaukelt. Wir haben wirklich täglich jetzt Internetkontakt. Ach so, das gab es dann doch schon wieder. Jetzt ich wieder. Verstehe. Und wie ist die Stimmung dann so in den Mails? Ist die nett? Ist die? Wir verstehen uns wie eh und je. Das ist sehr komisch. Hat sie irgendwas noch? Hat sie Bezug genommen auf deine Liebeserklärung von damals? Nein, so direkt nicht, würde ich das sagen. Sie hat halt geschrieben, dass sie sich sehr mit sich selbst und ihrer Identität im Moment auseinandersetzt. Hört sich schon mal sehr gut an. Ja, fand ich auch sehr positiv. Finde ich. Hat dann aber auch gesagt, ich weiß nicht so recht, ich will mal gucken und gehe jetzt lieber nicht so super einen Schritt vorwärts, aber fall mir nicht so in mein Leben rein. Weil dazu kommt noch, dass sie irgendwie depressive Verstimmung hat. Ja, wenn sie da im Dorf in Irland lebt und vielleicht wirklich lesbisch ist, dann muss man ja auch finster werden. Ja. Also denke ich mal so, dass man da nun gerade nicht sehr, sehr lebensfroh ist. Also das klingt aber nicht so ganz, ganz abweisend, finde ich. Das klingt, lass mich mal erst ein bisschen in Ruhe, aber wir können uns ja beschnuppern. Wann triffst du sie genau? Sie kommt so in 2 Wochen. Sie kommt nach Deutschland? Sie kommt nach Deutschland. Sie kommt dich besuchen, oder? Nee, sie kommt nur mich besuchen. Sie kommt nur dich besuchen? Nur mich besuchen. Sie kommt extra nach Deutschland, um dich zu sehen? Ja. Ja, das ist auch schon, das sagt auch viel aus. Ja, klar, tut's das und auch. Und sie wird bei dir wohnen? Hatten wir erst gedacht, dass es das so ist, aber ich habe so ein kleines Apartment, das ne, Einraum-Apartment ist nicht so pralle mit 2 Leuten. Stimmt, ja. Vor allen Dingen nach so einer langen Zeit. Ja. Ich habe das halt so arrangiert, dass sie 2 Nächte auf jeden Fall irgendwo schlafen kann. Mhm. Danach kann sie hier schlafen, ich würde zu meinen Eltern gehen, wenn es ihr recht ist. Finde ich gut. Das heißt, du bedrängst sie schon gar nicht, indem du sagst, wir müssen hier in einem Bett schlafen, mehr Platz ist nicht da. Das finde ich gut, dass du jetzt organisiert hast, dass sie erstmal woanders schlafen kann. Also ich finde es besser, sie hatte auch angeboten, länger zu bleiben. Ich sagte immer, lass das erstmal bei 5 Tagen sein, weil länger muss das erstmal nicht sein. Ja. Ne? Man weiß nicht, was passiert. Also du bist aber erstmal die Grundkoordinaten, du bist frei zurzeit? Ja. Ja. Da ist nichts anderes am Laufen. Ich bin Single und kann tun. Ich finde, das klingt gar nicht so schlecht. Das klingt spannend. Die kommt hierher. Die weiß, dass du in sie verliebt bist. Ja. Die erzählt was, dass sie Identitätsprobleme im Moment hat oder über ihre Identität nachdenkt. Ja. Was heißt das anderes, als vielleicht auch, dass sie über ihre sexuelle Identität nachdenkt? Ja, so, ja. Und die will gleich auch länger bleiben. Also ich finde, die Vorzeichen sind nicht schlecht. Ja, das denke ich auch nur. Es ist einfach, wie reagierst du, wenn die Person auf einmal vor dir steht, die dir das Herz gebrochen hat vor einer langen Zeit und die du die ganze Zeit nicht vergessen konntest, trotz einer vierjährigen Beziehung zum Beispiel? Vorsichtig, vorsichtig, freundlich. Also, und ich denke, ich werde sie echt ganz vorsichtig behandeln, auch ne, sie ist depressiv, sie ist sehr, genau, sehr zerbrechlich. Und ich würde auch, was diese ganze Liebesgeschichte und Sexualität und Erotik anbelangt, äußerst vorsichtig sein. Auch mit Berührungen und so. Das muss von ihr kommen. Lass sie erstmal ein bisschen kommen. Sei einfach eine nette Gesprächspartnerin, eine gute Freundin. Geht spazieren, geht essen, ins Kino, weiß ich was. Ins Kino nicht, da kann man nicht viel reden. Aber seid einfach viel zusammen. Und geh die ganze Sache sehr besonnen an. Und ich bin sicher, dass du nach ein paar Tagen schon merkst, wohin die Richtung so einigermaßen geht. Ich finde es gut. Ich finde es spannend. Und wenn es nichts wird, na gut. Dann weißt du es aber dann auch wirklich endgültig. Ja klar, also sie ist auch ein super Mensch. Ich würde sie jetzt nicht mehr verlieren wollen in meinem Leben. Ich hoffe aber nicht, dass du in den ganzen 8 Jahren nur an sie gedacht hast und all die schönen Mädels sind an dir vorbeigezogen. Nein. Also ich hatte schon meine vierjährige Beziehung gerade und sehr gut. Ist schon so, dass ich das ausgekostet habe. Also Lina, wir drücken die Daumen und ich finde, es klingt gar nicht so schlecht und wünsche toi toi toi. Das hört sich gut an. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Hier ist Hakan. Hakan ist 23. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Domian. Ah. Bist du Domian, oder? Ich bin es, ja, aber du bist im Auto oder irgendwie so, ne? Ja, einen Moment. Sehr schlechte Leitung. So, hörst du mich? Ja. Wir versuchen das mal. Bitte? Ja, wir versuchen das mal. Die Leitung ist wirklich nicht dolle, aber wir versuchen es mal, Hakan. Um was geht's denn? Okay. Jetzt ist es ein bisschen besser, ja? Okay, Domian, jetzt bin ich stark. Ja. Jetzt ist gut, ja, genau. Jetzt klingt es besser. Okay. Domian, ja. Ich habe angerufen, weil ich jetzt so in so einer Zwangsehe stecke. In was? In der Zwangsehe? Und in der Zwangsehe, ja. Also ich musste sie heiraten und so und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Wann hast du sie geheiratet? August, im letzten Jahr. Ende August. Ende August, also über ein Jahr seid ihr jetzt verheiratet. Genau. Die Ehe ist von den Eltern arrangiert worden? Mhm. Kanntest du sie vorher überhaupt? Ich kannte sie vorher, also wir haben miteinander geschlafen gehabt und so und da, wie es passiert ist, ist sie schwanger geworden. Achso, ihr habt vor der Ehe schon miteinander geschlafen? Genau, ja. Genau, wir kannten uns ja. Ja, und dann, nachdem sie schwanger war, musste ich sie halt heiraten, ne? Achso, durch die Schwangerschaft. Vorher war das genau. Nicht klar, dass ihr heiraten solltet. Vorher war das, die Eltern wussten ja gar nicht Bescheid, so dass wir zusammen waren oder so. Achso, ich dachte, es wäre so eine lange, seit Jahren schon arrangierte Ehe gewesen, das nicht? Mhm. Nee, ist nicht arrangierte Ehe. Das nicht. So, nee. Dann musstet ihr heiraten, weil die Freundin schwanger war. Und wie ist jetzt die Situation? Genau. Ja, die Situation, ich will auf jeden Fall raus aus der Ehe, ne? Warum? Aber nur, ich habe keine Gefühle für dieses Mädchen. Hattest du? Mir auch tot, ne? Aber am Anfang hattest du mal. Nee, gar nicht. Ach, das war eine reine Sexgeschichte? Ja, wir waren halt zusammen. Halt, für mich war es eine reine Sexgeschichte. Ja, ist denn das Kind zur Welt gekommen? Das Kind, ach Domian, weißt du was? Nee. Ich wollte einfach mal nur dabei sein. Ich hab dran. Ja. Sehr lustig. Er wollte einfach mal nur dabei sein. So, dann machen wir weiter mit Rosemarie. Rosemarie ist 71. Guten Morgen, Rosemarie. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen, Rosemarie. Um was geht's denn bei dir? Also, es geht um meine Enkelkinder. Ja, was ist da los? Also, erst wollte ich mal sagen, ich sehe sehr oft deine Sendung und schätze dein sachliches und emotionales Urteil sehr. Vielen Dank. Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Sohn, den ich adoptiert habe. Das spielt jetzt keine Rolle, im Prinzip nur zu meiner Person. Mhm. Und ich war früher Lehrerin, sehr engagiert. So, mein Sohn hat 1998 kam Lukas zur Welt. Mhm. 1999 hat der Sohn geheiratet. Dann kam Leon zur Welt 2000 und um den Leon geht es. Und dann noch die Lena 2001. Also drei Enkelkinder. Drei Enkelkinder, ja. Sie wohnten auch bei mir und wir hatten eine, ich möchte sagen, gute Beziehung. Ich auch zur Schwiegertochter, ja. Ja. Daran war ich sehr interessiert. 2003 ging sie mit allen drei Kindern. Wohin? Also sie hat sich getrennt von deinem Sohn? Ja. Und ist sie weit weg gegangen von euch? Nein, erstmal nicht. Erstmal wohnte sie in unserer Nähe und wir haben uns also immer bemüht, alle drei Kinder zu sehen zu haben. Und ich habe viel mit ihnen unternommen und dann zog sie an den Rand von Berlin nach Strausberg. Ja. Und heiratete wieder. Also ihren ehemaligen Freund, den sie hatte vor dem Andreas, vor meinem Sohn. Mhm. Und im November 2007 erfuhr mein Sohn, dass er nicht der Erzeuger ist vom Leon, vom mittleren Kind also. Mhm. Frage 1, wie geht man damit um? Also, wie gehst du damit um, meinst du, oder wie geht dein Sohn, soll dein Sohn damit umgehen? Also, es war doch ein bisschen rhetorische Frage eben. Wir haben uns da schwer getan, denn also für uns beide gilt es nicht. Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Wir lieben diese drei Kinder, mein Sohn und ich. Ja, finde ich eine gute Einstellung. Absolut. Finde ich eine gute Einstellung. Wenn du das Kind ins Herz geschlossen hast, dann ist es dann auch egal, von wem es ist. Es ist ein Kind, das du magst. Genau so ist es. Ja. Ja. Und aber trotzdem bin ich der Meinung, ein Kind hat Recht auf Wahrheit. Finde ich auch wiederum, ja. Wir haben also den heimlichen Vaterschaftstest machen lassen. Weil ich der Meinung war, der Sohn kann nicht seine ehemalige Frau ansprechen und dann würde es nicht stimmen, dann wäre das also eine große Verletzung. Mhm. Der Vaterschaftstest hat ergeben, dass der Sohn nicht der Erzeuger ist. Wie, welcher Sohn? Also dein Sohn? Mein Sohn, mein Sohn. Okay. Mein Sohn ist also nicht der Erzeuger. Ich möchte, er fühlt sich als Vater, deshalb vermeide ich jetzt das Wort, ja? Aber bei den anderen beiden Kindern seid ihr sicher? Also wir wollen daran nicht rühren. Wir wollen Verstehe. Sie nicht, wir wollen sie nicht auch noch verlieren, ja? Und dann hat der Sohn einen Anwalt in Anspruch genommen. Und der Anwalt ist dann eben an die Frau herangetreten. Mhm. Ja, also erste Reaktion war, dass sie also nun, ich durfte dann im Oktober, durfte ich die Kinder holen, im Oktober 2008, alle drei Kinder. Mhm. Und Leon sagte mir, Omi, ich werde das letzte Mal kommen, denn Andreas ist nicht mehr mein Papa. Das heißt, das hat die Mutter ihm dann gesagt? Ja. Mhm. Ich habe mich mit allen drei Kindern hingesetzt und habe gesagt, entscheidend ist, wer euch lieb hat. Mhm. Und euer, also ich sage jetzt mal Andreas, ja, mein Sohn, ja. War bei allen drei Geburten dabei, habe ich den Kindern erzählt, und der hat euch lieb. Entschuldige, wenn ich unterbreche, der Junge, Leon heißt er, 8 Jahre alt, ja. Das ist doch wahrscheinlich ganz schlimm, wenn ein 8-Jähriger das dann plötzlich hört. Wie hat er diese Information aufgenommen, dass sein Papa nicht sein Papa ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nur so, dass er es mir gesagt hat. Wie wirkte er denn, als er dir das gesagt hat? Wirkte er gelassen und gefasst oder doch eher doch schockiert und durcheinander? Na doch, durcheinander. Durcheinander. Also ich habe das Gespräch mit den Kindern geführt und weil ich versuche in meinem Leben ehrlich zu sein, bin auch der Meinung, auch es kann also mal ein Fehltritt passieren. Ich kenne diese Deutschen so nicht, was da war, nicht. Wie ist denn die Lage jetzt? Kommt denn der Leon noch zu euch? Na eben nicht mehr seit 2009. Seit diesem Jahr nicht mehr, seit voriges Jahr. Ja. Also Weihnachten 2008 durften noch alle drei Kinder kommen für einen Tag. Ah ja. Aber die anderen kommen schon noch. Ja. Die kommen. Da hat der Sohn das Umgangsrecht und da achtet sie darauf. Hat denn der Leon etwas gesagt, dass er eigentlich gerne weiter zu euch kommen würde? Ich lese dir mal vor. Ich habe dann also mit den drei Kindern gesprochen und habe ein Protokoll geschrieben von diesem Gespräch für die Mutter, um ihr zu sagen, ich habe nichts gegen sie gesagt. Ja, ja. Das steht mir nicht zu. Ja. Ja? Sondern dass wir die drei Kinder lieben und sie eben zu uns kommen können, den Kindern das Protokoll vorgelesen, habe dann dem Leon einen Zettel zugesteckt und also zugeschoben, habe gesagt, schreib du jetzt auf, was du aufschreiben möchtest, Junge. Das lese ich mal vor, weil es kurz kurz ist, ja. Das hat er aufgeschrieben, der Kleine. Ja, ohne meinen Einfluss. Also ja, nicht diktiert, ja. Ich verstehe. Lies mal vor. Ich will gerne wieder mit Andreas zusammen sein, weil ich ihn lieb habe. Ich will auch gerne, dass er uns abholt. Und ich will, dass er uns sehen kann, weil er uns auch lieb hat. Und das freut mich. Aber ja. Die Mutter untersagt es. Und der Mutter habe ich das Protokoll übergeben und das, was die Junge geschrieben hat. Sie hat mit den Achseln gezuckt und hat gesagt, dann hätte ja alles beim Alten bleiben können. Wie bist du denn früher eigentlich mit deiner Schwiegertochter ausgekommen? Ich meine gut. Du meinst gut. Aber sie ist jetzt verwandelt, nachdem sie getrennt ist von deinem Sohn. Offensichtlich sehr, sehr stark beeinflusst von ihrem jetzigen Mann. Ja, das ist... eventuell der Vater von Leon ist. Das ist natürlich eine sehr, sehr traurige Situation, in der euch auch die Hände gebunden sind. So ist das. Das ist ja wirklich ganz schlimm. Ihr könnt ja nicht erzwingen, dass der Junge zu euch kommt. Die Mutter hat also kürzlich gesagt, also beispielsweise im Mai 2009 konnte ich nochmal erreichen, alle drei Kinder zu haben. Und sie durften hier schlafen und wir waren im Friedrichstadtpalast. Der Junge ist sehr intelligent. Er war sehr glücklich über unser Zusammensein und ist jetzt von den Geschwistern getrennt. Also was eure Beziehung anbelangt, er lebt bei der Mutter lebt er mit den Geschwistern zusammen schon noch. Ja, aber wenn die Geschwister dürfen... Was erzählen denn die Geschwister, wenn die bei euch sind? Was erzählen die von Leon? Ich habe den Eindruck, dass ihnen das Sprechen versagt ist. Ach so, sie sprechen verstehe. Nicht, ja. Mann, Rosemarie, da habe ich aber jetzt überhaupt keine Idee, was man da machen kann. Außer ich füge noch etwas hinzu. Ich habe Kontakt, also ich weiß, sagen wir so, ist kürzer. Ich weiß, dass also die Mutter gesagt hat, für Leon sind wir jetzt fremde Menschen und sie würde ihr Kind nicht fremden Menschen anvertrauen. Und damit werde ich überhaupt nicht fertig. Ich war mit den Kindern dreimal im Urlaub. Aber das zeigt mir, was für eine Front die Frau aufgebaut hat gegen euch, wenn sie das so formuliert. Das heißt, ein sehr vernünftiges Gespräch nochmal zu führen, hat wahrscheinlich gar keinen Sinn. Ich habe ihr einen Brief, also ich habe immer wieder Kontakt versucht aufzunehmen, immer mit der Zielstellung, lass doch bitte alle drei Kinder kommen. Aber sie macht es nicht. Sie macht es nicht. Ich habe auch einen diesbezüglichen Brief geschrieben. Lass uns doch bitte mal zusammenkommen zu einem ruhigen und ernsten Gespräch. Sie reagiert nicht drauf? Nein, nein. Wenn ich telefonieren will, gehe ich sie nicht rein. Rein rechtlich haben wir kein Recht mehr. Nein, rechtlich nicht. Da könnte man nur an die Menschlichkeit appellieren. Ja, und nein. Ein Moment, im Oktober 2009 hat dann also der amtliche Vaterschaftstest stattgefunden. Und sie musste auch zum Test und mit dem Jungen natürlich auch. Ja. Und nun ist es wirklich, der andere Test war ja nicht gültig. Aber es ist definitiv jetzt so. Mir kommt gerade eine Idee. Gibt es denn vielleicht noch aus früheren Zeiten eine dritte Person, die beide Parteien gleichermaßen respektieren? Also du und auch die ehemalige Schwiegertochter, die vielleicht vermittelnd eingreifen könnte? Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. Die Mutter hat Großeltern, die in meinem Alter sind. Zu denen habe ich in gewisser Weise Kontakt. Da durfte ich den Leon auch einmal sehen. Die Tränen sind ihm runtergelaufen und er hat gesagt, Omi, nun weiß ich gar nicht, wer mein Vater ist. Wie traurig. Meine Reaktion war, Junge, wir haben dich lieb und ich habe ihm dann auch von der Adoption erzählt. Ja? Entscheidend ist, dass man sich lieb hat und ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn. Ja? Ich finde das ausgesprochen bedauerlich. Und das ist eine sehr traurige Sache, dass da offensichtlich Emotionen, die Erwachsene oder Kriege, die Erwachsene miteinander ausgefochten haben, auf dem Rücken von einem Kind ausgetragen werden. Und diese Großeltern haben aber auch nicht den Mut, zu helfen. Mhm. Sie haben Angst, dass sie dann also auch die Enkelkinder nicht mehr sehen. So, jetzt, also ich kann dir jetzt spontan sagen, dass ich da leider auch keine Idee jetzt in diesem Moment habe. Möchte aber den Fall nicht so direkt jetzt beenden. Vielleicht fällt uns doch irgendetwas noch in Ruhe im Hintergrund der Sendung ein, Rosemarie. Ja. Deshalb möchte ich dich bitten, jetzt aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Meine Mitarbeiterin, die Elke, ruft dich an. Ja. Und wir überlegen mal. Ja, ich füge noch etwas hinzu. Natürlich haben wir auch Verbindung aufgenommen mit dem Jugendamt, ja. Ja, aber es ist eben so, die Kinder gehen normal in die Schule, ja, ja, vernünftig gekleidet, ja, ja, und sie sind auch erzogen, das kann ich nicht anders sagen. Ja, ja, ja, der Weg ist, der ist es dann auch nicht. Wir überlegen also, jetzt mal, Rosemarie. Weißt du, Domian, ich bin so verzweifelt darüber. Mhm. Ich habe so glückliche Zeiten mit ihnen verlebt. Mhm. Mein Beruf kommt mir natürlich zugute. Ja, mhm. Wir sind in Museen gegangen, wir haben Fahrradtouren gemacht. Ich verstehe. In erster Linie ich mit den Kindern, weil mein Sohn ja arbeiten ja muss, ja. So, jetzt mache ich mal hier einen Punkt. Bei mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Ja, okay. Also von meiner Seite tut es mir sehr leid, dass ich da keine Idee habe, aber wir wollen mal nicht so schnell aufgeben. Du legst auf und wir melden uns gleich bei dir nochmal. Gut, in Ordnung. Ich danke alles dir. Alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Und finde deine Sendung großartig. Sie hilft vielen Menschen. Dankeschön. Vor allen Dingen auch mit dir sprechen zu können. Dankeschön. Alles Gute, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Rosemarie war das, 0800 220 50 50. Wie wärst du nochmal mit Hackern? Vielleicht will er nochmal irgendeinen Unsinn erzählen. Nein, nein, das lassen wir mal sein. Dann nehmen wir lieber die nette Sandra. Die ist 36 Jahre alt. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Domi. Hallo, Sandra. Um was geht's denn bei dir? Um meinen kleinen toten Bruder. Um deinen kleinen toten Bruder? Mhm. Was ist geschehen? Er ist mit 30 Jahren im Anfall geblieben, also er hatte Epilepsie. Wann war das? Vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Im Anfall geblieben heißt? Er hatte einen unheimlich starken Anfall und das Herz ist stehen geblieben. Und es hat ihn keiner gefunden. Wo ist das geschehen? In seiner eigenen Wohnung und ich war dafür verantwortlich, dass er seine Wohnung bekommen hat. Erzähl mal ein bisschen, wieso warst du verantwortlich, dass er die Wohnung bekommen hat? Ich war für ihn verantwortlich. Das war mein drittes Kind. Ich habe mich immer um ihn gekümmert. Aber er war ja geistig ein voll entwickelter Mensch. Und ja, sicher, aber er war schon zurückgeblieben. Und ein wenig geistig zurückgeblieben schon. Ja. Mhm. Und ich habe ihn damals ins betreute Wohnen gebracht, mhm, wo alle Menschen ihn aufgegeben haben. Warum haben die Menschen ihn dort aufgegeben? Alle haben ihn aufgegeben. Meine Mutter hat versucht, ihn irgendwo unterzubringen. Bei meinen Tanten und überhaupt. Und keiner wollte ihn haben. War er denn so ein schwieriger Mensch? Eigentlich nicht. Und warum wollte die Mutter, eure Mutter, ihn nicht mehr weiter? Weil er krank war. Aber er ist zu Hause bei euch aufgewachsen. Ja, aber sie konnte es nicht akzeptieren, dass er krank war. Nie, auch als er dann älter wurde. Nie, nie. Da war immer wo er klein war. Da war immer eine Distanz zwischen der Mutter und ihm. Ja. Und zwischen dem Vater und ihm auch? Mein Vater? Da möchte ich nicht drüber reden. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Hm. Okay. Also die Mutter hat nie eine Beziehung, eine wirkliche Liebesbeziehung zu dem behinderten Sohn gehabt. Ich nenne ihn mal behindert. Nein, nein, weil sie das nicht akzeptieren konnte. Seid ihr beiden die einzigen Kinder? Oder gibt es? Nein, wir haben noch einen älteren Bruder. Noch einen älteren Bruder. Mhm. Aber der wollte da auch nichts mit zu tun haben. Mhm. Der wollte das nicht wissen. Wie lange hat denn dein Bruder bei euch zu Hause gewohnt, bei der Mutter? Marki hat bei uns gewohnt, bis er... Nein. Bis wie viel? Ich muss das sagen... meine Mutter ist damals ausgezogen, ist nach ihrer Freundin gezogen und hat mich bei meinem pädophilen Stiefvater allein gelassen. Und sie hat damals Marki mitgenommen. Hm. Da war er 9? Nee, da war er 16. Ach so, er war schon 16. Hm. Ich war 17. Ja. Und mein älterer Bruder war dann weg. Wie lange ist denn, bis zu welchem Alter ist denn der Bruder bei der Mutter geblieben? bis 17. Bis 17. Und dann ist er in ein betreutes Wohnen gekommen? Nein, nein. Dann ist er bei einer Drückerkolonne gelandet und der ist so in der Welt rumgetingelt und keiner hat dafür gesorgt, dass er seine Medikamente nimmt. Mhm. Ich war damals noch ein bisschen zu arg jung, um mich darum zu kümmern. Wie ich dann 20 wurde, habe ich meine Tochter bekommen und dann fing es an, dass ich mich um meinen Bruder gekümmert habe. Mhm. Und der Bruder war schon so ein bisschen in die Welt rausgestoßen worden, ohne dass er von der Welt was wusste. Ohne Halt. Und niemand kümmerte sich um ihn. Nein. Und deshalb ist er in die Fänge da von so einer Drückerkolonne gekommen und so weiter. Genau. Dann hast du angefangen, dich um ihn zu kümmern. Ja. Hat sich denn dann auch eine enge Verbindung aufgebaut, auch von seiner Seite zu dir hin? Ja, war mein drittes Kind. Und umgekehrt hat er dich auch akzeptiert und auch geliebt. Der hat mich abgöttisch geliebt. Ja. Der kam ins Krankenhaus, der hatte sich einen Wirbel gebrochen. Ja. Und da hieß es nur, wir hatten uns dann fürchterlich in der Wolle, weil er immer aufstehen wollte, weil er immer rumrennen wollte. Ich weiß das gar nicht zu erklären. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Er wollte rauchen gehen, er wollte dies und das machen und er musste absolut still liegen bleiben. Und du hast dich um ihn gekümmert. Ja, sicher. In der Lage. So, ja. Dann hast du irgendwann ihm eine Wohnung organisiert. Ja. Was wahrscheinlich für ihn eine ganz tolle Sache war, eine eigene Wohnung zu haben. Das war für ihn das Höchste, das Beste, das Größte. Wie lange hat er in dieser eigenen Wohnung gelebt? 3 Monate. Nur 3 Monate. Und da hat er dann diesen schweren Anfall bekommen und ist daran verstorben. Ja. Wer hat ihn gefunden? Nachbarn. Hm. Haben die Nachbarn... Hat die den Schlüssel zur Wohnung? Nee, die sind abends weggefahren. Ja. Und da war das Fernseher an und die Rollos hoch. Hm. Und die sind morgens wiedergekommen und da war das Rollo hoch und Fernseher an. Und er saß immer noch im Sessel. Konnten Sie ihn denn sehen, dass er im Sessel saß? Ja. Achso, man konnte reinschauen. Ja. Achso. Und die haben dann irgendjemanden alarmiert? Genau. Wen? Die Polizei. Achso. Weil da irgendwas nicht stimmte. Bist du dann auch dorthin gefahren? Ja, bin ich. Das heißt, du hast deinen verstorbenen Bruder in seiner Wohnung gesehen? Nein, da war er schon weg. Da war er schon weg. Mhm. Da war er schon weg. Dann musste ich meine Mutter informieren, die damals auf Entzug war. Alkohol? Ja. Ja. Und ich musste meine herzkranke Tante informieren. Und ich musste eigentlich alle informieren und habe es selber gar nicht geglaubt. Ich konnte es gar nicht fassen. Hm. Ich habe gedacht, das ist irgendjemand, ein Freund von ihm. Ja, jetzt sind ein paar Monate vergangen. Ein paar Jahre. Du hast es gesagt. Du machst dir heute Vorwürfe oder heute immer noch Vorwürfe? Immer noch, dass letztendlich du es zu verantworten hast, dass er gestorben ist. Ja. War das denn so abzusehen, dass er eigentlich nicht alleine hätte leben können? Für alle ja. Für alle anderen ja. Für mich nein. Achso, ich habe es anders gesehen. Du hast gesagt, er schafft das schon, er kann das. Und weil es für ihn so wichtig ist, wollen wir das mal so machen. Ich habe seine Freiheit gesehen, die Freiheit, die er dann hat. Verstehe. Gab es denn Ärzte oder Betreuungspersonal von irgendwoher, die gesagt haben, nein, machen Sie das nicht. Nein. Er war ja, hast du vorhin gesagt, auch mal im betreuten Wohnen. Ja, sicher. Und er war auch noch in diesem betreuten Wohnenprojekt, wie er seine eigene Wohnung bekommen hat. Haben denn die Leute, die ihn da betreut haben, die kannten ihn ja gut, haben die denn davor gewarnt, eine eigene Wohnung zu nehmen? Nein, die haben mir ja zugesprochen. Die haben doch zugesprochen dann. Ja. Also gab es doch Fürsprecher. Ja, alle, also von meiner Familie her, haben alle gesagt, Sandra, das kannst du nicht machen. Ich hatte ja... Okay, die Familie habe ich schon verstanden. Die ist ja nur alles andere als in Ordnung. Da ist alles kaputt und gerade was den Bruder anbelangt, eine traurige Geschichte steckt dahinter. Ich habe ja die Entscheidungsgewalt gehabt. Mhm. Verstehst du, das war mein drittes Kind. Mhm. Ich durfte sagen... Aber interessant ist ja, entschuldige, wenn ich unterbreche, interessant ist ja, dass die Leute, die ihn betreut haben, also das waren ja Fachleute, dass die gesagt haben, ja, das kann man riskieren. Und für ihn ist es eine tolle Sache, wenn er seine eigene Wohnung hat. So war es. Ja. Ja. Aber das ist doch schon ganz wichtig. Ja, und dann waren wir in der Wohnung und wie er tot war und ich habe sein Testament gefunden. Mhm. Und ich habe es zerrissen. Was stand denn in... Du hast es gar nicht aufgemacht. Doch, ich habe es aufgemacht. Ich habe es gelesen. Was stand denn da drin? Dass er meinen Eltern nichts hinterlassen möchte. Mhm. Sondern nur, er hat sein Leben aufgeteilt. Schon vorher. Und das war für mich so schlimm, das zu lesen. Was heißt denn aufgeteilt? Er hat alles aufgeteilt, was er so hatte. Ach so, die materiellen Dinge. Genau. Hm. Er hat so alles aufgeteilt, ne? Meinst du denn, dass er in irgendeiner Weise damit gerechnet hat, dass er früh stirbt? Ich meine, mit 30 sein Testament zu machen? Hat er. Hm. Warum war das so schwer für dich dann zu lesen? Weißt du, Domian, es ist so schwer, wenn ein Kind stirbt. Und für mich war es mein drittes Kind. Ich habe zwei Kinder. Ich habe eine Tochter, die ist 16. Ich habe einen Sohn, der ist 9. Das glaube ich dir absolut. Ich meinte jetzt bezogen auf dieses Testament, warum das so schlimm war für dich zu lesen. Weil es nochmal den Tod dokumentiert hat quasi. Ja. Ach so, verstehe. Ah, ja, ja. Ja. Weil er hat meine Mutter, also mein Vater ist ja schon, unser Vater ist ja schon ewig und 3 Tage tot. Er hat unsere Mutter total ausgeschlossen, obwohl er immer die Nähe gesucht hat. Aber das ist doch dann eigentlich gar nicht schlimm, wenn er das gemacht hat. Das heißt doch, er hat es richtig beurteilt, nämlich die Mutter wollte ihn nicht. Ja, aber er hat ja auch immer ihre Nähe gesucht. Er hat immer Familie gesucht. Mhm. Also verstehe ich das so, dass dich dieses Testament auch insofern erschüttert hat, weil es nochmal so dieses verzweifelte Leben dokumentiert hat. Genau. Gibt es Menschen, die dir im Nachhinein dann vehemente Vorwürfe gemacht haben? Ja. Die Familie? Ja. Aber niemand aus Fachkreisen? Nein. Das ist ja wichtig. Das finde ich, deswegen frage ich das. Jetzt habe ich das schon einige Male gefragt. Wenn dir jetzt ein Arzt gesagt hätte im Nachhinein, das hätten sie wirklich nicht tun sollen, das war verantwortungslos, dann wäre das sicherlich eine Schuld. Aber so hast du ja sehr für deinen Bruder entschieden und du wolltest ihm ja so viel Gutes, wenn du sagst, das war das Größte für ihn, dass er eine eigene Wohnung hat. Also hast du ihm ein ganz großes Glück geschenkt, eigentlich. Ja, so denke ich auch. Mitunter, aber mitunter, weißt du, diese ja, man denkt natürlich dann... Er diese hat nun, Vorwürfe. Ja. Das hängt dir drin. Mhm. Ne? Und wenn du das jedes Jahr immer wieder hörst, zum Todestag, zum Geburtstag und. Immer von den Verwandten. Genau. Mhm. Das hält kein Mensch durch. Glaube ich. Ich würde dir gerne noch ein paar Tipps geben können, Sandra, geben wollen, wie du vielleicht auch dich ein bisschen besser schützen könntest vor diesen Vorwürfen und mit dieser, wie ich glaube, nicht begründeten Schuldgefühlslage umgehen, wie du damit umgehen könntest. Das heißt, dann würden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Bist du damit einverstanden? Ja. Machen wir sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, Sandra. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss, Sandra. Und wir sind verbunden um 1.43 Uhr und 10 Sekunden mit Irmgard. Und Irmgard ist 60. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Irmgard. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Dialyse. Ich hänge seit 2 Jahren an der Dialyse und habe seit 3 Tagen damit aufgehört. Seit 3 Tagen damit aufgehört? Mhm. Weil einfach meine Kraft nicht mehr ausreicht. Wie oft müsstest du zur Dialyse? 3-mal die Woche. 3-mal die Woche? 4 Stunden. Mhm. Und du bist jetzt schon über die Zeit, du hättest eigentlich schon wieder hinfahren müssen. Ich hätte heute schon wieder hinfahren müssen, ja. Und das heißt, vorgestern hätte ich hin müssen, ja. Ach so. Wie geht es dir heute? Bis jetzt geht's mir noch gut. Du spielst mit deinem Leben. Das weiß ich, dass ich mit meinem Leben spiele. Und ich habe auch wirklich, wirklich lange darüber nachgedacht. Aber ich habe einfach keine Kraft mehr zu kämpfen. Bezieht sich das auf diese Tortur der Dialyse? Nicht nur. Sondern nicht worauf nur. Noch? Das ganze Leben, ich habe geheiratet und habe 5 Kinder auf die Welt gebracht, worauf ich ganz stolz bin. Ja, Respekt. Habe aber leider einen Alkoholiker als Ehemann gehabt. Mhm. Von dem bin ich, der ist Fernfahrer gewesen, der hat nur am Wochenende getrunken. Mhm. Hat mich grün und blau geschlagen jedes Wochenende. Mhm. Und ich bin wegen der Kinder nicht weg von ihm. Ja. Ja, ich habe meine Kinder also so hoch, weil ich habe gesagt, wenn meine Kinder mal erwachsen sind, verlasse ich ihn. Hm. Dann hat er aber einen Schlaganfall gekriegt, konnte ich ihn nicht verlassen. Dann bin ich krank geworden, mir wurden künstliche Knie und künstliche Hüfte eingewenkt. Ja. Jetzt ist meine Bandscheibe auch noch kaputt, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus kann. Ich werde zur Dialyse also gefahren und wieder zurückgebracht. Lebt denn dein Mann noch? Der lebt noch, ja. Der lebt noch? Lebt mit dir zusammen? Der lebt mit mir zusammen, ich pflege ihn. Du pflegst ihn, obwohl dieser Mann dir so viel Leid angetan hat. Obwohl er das gemacht hat. Aber ich muss immer im Hinterhalt denken, er hat gut für uns gesorgt und er hat auch gut für die Kinder. Die Kinder hat er niemals angerührt. Und deswegen, meine Kinder würden mich verachten, wenn ich den Mann jetzt verlassen würde oder ins Heim stecken würde. Die würden das auf mich zurückkommen lassen. Aber die Kinder haben das doch auch mitbekommen, wie kaputt. Die Kinder haben das alle mitgekriegt. Trotzdem, es ist ihr Vater und ich habe ihn nicht ins Heim zu stecken. Ich habe es für ihn zu pflegen. Irmgard, ich will dir mal was ganz spontan sagen. Mhm. Ich hätte überhaupt keine moralischen Bedenken oder habe keine moralischen Bedenken, wenn ich dir sage, dass du keine Verantwortung trägst für diesen Mann. Dass du ihn nicht pflegen musst. Das finde ich. Ja, Gefühle sind das und so nicht mehr. Also die sind weg. Nein, vor allen Dingen, wie du nur in den wenigen Sätzen, was du gerade gesagt hast, die sagen, die haben mir schon so viel Traurigkeit und Dramatik gezeigt, dass dieser Mann wirklich dafür für verantwortlich ist, dass du ja eigentlich kein schönes Leben gehabt hast. Ja, das stimmt schon. Also darüber habe ich schon wirklich viel nachgedacht. Und jetzt bist du so eine kranke Frau. Ich habe meine ganze Familie für ihn aufgegeben, weil ich bin von Hamburg nach Bayern gezogen und habe meine Familie nicht mehr gesehen dadurch, ne? Jetzt bist du eine so schwer, selbst schwer kranke Frau und pflegst deinen Mann. Der liegt jetzt im Nebenzimmer wahrscheinlich und schläft. Der schläft jetzt im Nebenzimmer. Wie schwer erkrankt ist er denn zurzeit? Also gehen kann er. Er hat einen Gehirnschlag gehabt. Mhm. Er ist manchmal ganz normal und dann manchmal fängt er so das Spinnen an zu randalieren. Und ich schicke ihn jetzt habe ich so weit durchgekriegt, dass ich ihn mal wieder auf eine Reha schicken kann, 6 Wochen lang. Mhm. Dass ich wenigstens mal ein bisschen zur Ruhe komme, dass ich mein, aber ich möchte einfach, ich habe mit allem abgeschlossen und. Ist er jetzt in der Situation immer noch, auch noch unfreundlich oder, ja? Also ich koche für ihn das Essen, ich wasche für ihn, er ist den ganzen Tag in seinem Zimmer, also das muss ich sagen, er geht gar nicht raus aus seinem Zimmer. Also er lässt dich so mehr oder weniger in Ruhe. Aber er lässt mich in Ruhe, aber ja. Aber du musst die Wäsche waschen, du musst Essen kochen und. Ich muss, wie man bei den Soldaten sagt, ich muss parieren. Ich muss für meine Kinder parieren. Wenn die was haben, dann bringen sie mir ihre Kinder. Ich muss auf die Enkelkinder aufpassen, ob ich schlecht benannt bin, ob ich nicht schlecht bin. Ich muss parieren. Ich bin ganz fassungslos. Deine Kinder sind alles erwachsene Menschen mittlerweile. Du bist 60 Jahre alt. Du hast 5 Kinder. Da muss doch einer drunter sein, der ein Herz für die Mutter hat. Eine einzige, meine Tochter mit 40. Und kann die denn nicht einschreiten und dir zur Seite stehen? Die steht mir schon zur Seite, aber die kann ja auch nicht alles. Die muss arbeiten gehen. Nein, um arbeiten geht's gar nicht, sondern dass die dir auch seelisch mal ein bisschen auf die Beine hilft und das nach, ist es ja nach eben. Lösungen. Zuhören können die nicht. Die können nicht zuhören. Ich habe jetzt mit meinem Nierenarzt darüber gesprochen und mit was für einem Arzt? Also wo ich zur Dialyse gehe. Ach so. Und mit dem habe ich mal eine Zeit lang gesprochen. Der hatte mir versprochen, dass er mir mal eine Sozialarbeiterin vorbeischickt, mit der ich drüber reden kann. Das ist jetzt 6 Wochen her. Da rührt sich auch nichts. Und mit dieser Tochter, mit der du eigentlich ganz gut kannst, die kann auch nicht gut zuhören? Nee. Sie kann überhaupt nicht zuhören. Die kann anpacken und arbeiten, aber zuhören kann die überhaupt das nicht. Das heißt, du stehst mit deiner großen Lebensleistung, auf die du sehr stolz sein kannst, stehst du jetzt ganz alleine da? Ich stehe ganz alleine da, Es gibt keinen Gesprächspartner, auch keinen Pastor oder irgendjemanden, den vertrauten Menschen. Ich habe keine Freundin, gar nichts, weil ich habe immer nur für meine Familie gelebt, ne? Jetzt gehst du nicht mehr zur Dialyse. Das heißt im Klartext, dein Körper vergiftet sich selbst. Mein Körper wird sich jetzt langsam vergiften, ja. Das heißt, es ist ein Selbstmord auf Raten. 2-3 Wochen hat der Arzt zu mir gesagt. Ich kann zwar jeden zweiten Tag rübergehen, da tut er mich untersuchen, nimmt mir Blut ab, wie weit das ist und tut Ultraschall. Ach, der Arzt weiß das, dass du das bewusst hast. Ich habe ihm gesagt, ich muss ihm ja sagen, wenn ich nicht mehr zur Dialyse komme. Ich habe mit ihm offen darüber geredet. Und was hat der dir dann geantwortet? zuerst hat er mir abgeraten und dann hat er gesagt, ich muss es selber wissen. Er kann mir da nicht reinreden. Das ist meine eigene Sache. Er hat weißt mir so du, versprochen, weißt er steht mir ein bisschen bei. Irmgard, natürlich ist es deine eigene Sache. Und da soll dir auch keiner reinreden. Aber du hast mich ja jetzt angerufen, um auch mal meine Meinung zu hören. Ja. Wenn ich nur sage, du musst es selbst wissen, dann müssen wir uns gar nicht unterhalten. Das stimmt. Ich bin schockiert und erschüttert über all das, was du gesagt hast. Ich finde, jetzt in den wenigen Minuten, während wir uns unterhalten, finde ich dich eine ausgesprochen angenehme Frau. Sehr nette Dankeschön. Frau. So. Die wahrscheinlich Unmenschliches geleistet hat und hingenommen hat und immer wieder zurückgesteckt hat. Verdammt nochmal, ich finde, dass diese Frau, diese Irmgard, ein Recht hat, noch ein wenig Schönes zu erleben in ihrem Leben. Und zwar ohne den Mann, nämlich alleine, einigermaßen stabil. Gesund wird's nicht mehr richtig werden, aber einigermaßen stabil. Ich will nicht, dass du dein Leben hinschmeißt und jämmerlich jetzt zugrunde gehst, nur weil die anderen dich schlecht behandeln. Das möchte ich einfach nicht. Ja, aber ist gar nicht so einfach. Ich stehe ja ohne etwas da. Das ist es ja. Wir haben unser Haus damals verkauft. Das habe ich den Kindern alles gegeben, das Geld. Hm. Wir beide wohnen hier in der kleinen Wohnung, mein Mann und ich. Hm. Und ich habe das ganze Geld aufgeteilt. Und pass auf, wenn jetzt dein Mann in ein Pflegeheim käme. Ja. Wie gesagt, ich finde das moralisch absolut okay. Hm. So, dann bekämst du doch einen Mindestsatz von staatlicher Unterstützung. Das wären nicht riesige Summen, aber du wärst eine freie Frau. Und du könntest. Aber ich krieg ja nicht mal Rente, obwohl ich hundertprozentig schwerbehindert bin. Ich bekomme keinen Pfennig Geld Rente. Ja, aber nix. Hundertprozentig würde sich etwas ergeben, dass du eine Unterstützung bekämst vom Staat. Das gibt es ja nicht, dass jemand nichts bekommt. Du bekommst etwas. Du musst einfach nur richtig beraten werden. Ich sag dir hundertprozentig, dass du einen Satz Geld bekommst, der gering ist, sicherlich. Aber du wärst frei. Ja, das möchte ich mal. Ja. Das ist mein größter Wunsch. So. So, und nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Ich werde nochmal drüber nachdenken. Das war jetzt gut mit dir zu reden. Ja, weißt du was, du musst, was haben wir morgen für einen Tag? Morgen ist Freitag. Kann man morgen zur Dialyse gehen? Ging das? Am Samstag erst wieder. Gut, dann geh Samstag hin. Geh Samstag hin. Und wir beraten dich jetzt im Hintergrund, was du alles so anstellen könntest, was du tun müsstest, um dich auch zu informieren mit dem ganzen Geld und diesem ganzen Kram. Hab kein schlechtes Gewissen dem Mann gegenüber. Lass dich nicht von den Kindern unter Druck setzen. Ich finde es verwerflich, dass deine 5 Kinder nicht auf deiner Seite stehen. Dass die nicht sagen, wir holen die Mama da raus und machen dir noch einen schönen Lebensabend. Du hast recht. Du hast einfach recht. So, und du hast gesagt, das ist mein größter Wunsch, frei zu sein. Das okay, ich verspreche dir. Ich gehe am Samstag in die Tür. Irmgard. Ich habe noch nie mit jemandem überhaupt über mein Leben geredet, ne? Noch nie. Dann wird es aber auch allerhöchste Zeit jetzt. Okay, ich gehe am Samstag wieder in die Dialyse. Ich verstehe. Weißt du, weißt, was mir so gut gefällt an dir, dass du so, du sprichst so klar und du bist auch nicht jammerig und mit wehleidig. Du bist so, du bist einfach nein, nur jammern du bist in einer verzweifelten Situation. Ja. Aber du kannst ja so stolz darauf sein, dass du das so durchgezogen hast. Aber jetzt bist du dran. Du hast recht. Dafür werde ich jetzt auch kämpfen. So, jetzt legst du bitte auf. Ja. Und die Elke, meine Psychologin, ruft dich jetzt nochmal an und wir füttern dich jetzt mit Informationen und alles, was wir haben, damit du das selbst in die Gänge bringen kannst. Okay, danke dir. Alles Liebe und alles Gute, Irmgard. Ich würde mich freuen, irgendwann nochmal mit dir zu sprechen, wenn es was Neues gibt, dass du vielleicht nochmal versuchst anzurufen. Mach ich. Mich würde es sehr freuen, wirklich. Okay. Alles Gute. Einen schönen Tag noch. Also wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Hier ist Markus. Markus ist 39. Guten Morgen, Markus. Hallo, Domian. Hallo, Markus. Also bei mir ist das Problem, ich habe Zahnarztphobie. Ja. Ich habe mir letzten Mittwoch meine letzten 18 Zähne ziehen lassen, komplett. In einem Rutsch. In Vollnarkose? In Vollnarkose, ja. Jetzt hast du im Moment. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Jetzt, im Moment hast du gar keinen Zahn im Mund, auch keine Prothese, oder wie? Ich habe jetzt eine Prothese im Mund. Ach so, sonst könntest du auch schlecht sprechen wahrscheinlich. Ja, ganz schlecht. Ja. Und ich habe jetzt wieder mit der Prothese sprechen gelernt, also nach der OP und sag jetzt so langsam wieder. Ne? Zahnarzt. Also ich rede noch ein bisschen undeutlich. Ja, aber man kann es verstehen. Ist schon okay. Wie lange warst du denn nicht beim Zahnarzt gewesen? 20 Jahre. 20 Jahre. Und der ganze Mund ist verfault und verfallen? Ja. Boah. Und was hat dich dann, bewegt, dann diesen großen Schritt da, dann doch zu machen und zum Zahnarzt zu gehen? Ich würde es mal so sagen, war eine Frau im Spiel. Verständlicherweise, sie hatte keine Lust, dich zu küssen, oder was? Ganz genau. Ist ja auch ein bisschen eklig. Ganz eklig, ja. Muss ich auch sagen, würde ich auch keine Frau küssen, die solche Zähne hätte. Ne? Ja, erzähl mal, hat die Frau dann gesagt, geh mal zum Zahnarzt und ich verlasse dich, oder wie war das? Nicht direkt. Sie hat mir gesagt, Markus, du musst was an dich tun. Dann habe ich überlegt, ja, ich weiß auch was. Und dann ist bei mir der Entschluss gereift, dass ich mir einen Zahnarzt suchen muss, der... Die hat nur gesagt, du musst was an dir tun. Die hat das nicht konkret gesagt, du musst einen Zahnarzt. Nein. Also sehr, sehr dezente Ausdrucksweise dann. Ja, ganz genau. Aber da hast du schon kapiert, es geht darum. Ja. Bis dahin, als die das gesagt hatte, hattet ihr euch denn einmal geküsst schon mal? Ja, hatten wir. Ja. Wie lange wart ihr denn da zusammen, als die das gesagt hat? 2 Monate. Naja. Ungefähr. Aber auf jeden Fall, es geht ja darum, um die Zahnarztfolie. Genau. Ja, ne, und ich habe letzten Mittwoch hatte ich meine OP und die ersten 3 Tage ging es mir sehr schlecht. Ich habe Blut verloren, sehr viel Blut. Aber wo ich dann meine Prothese reingekriegt habe, am nächsten Tag, direkt nach der OP, da ging es mir unheimlich gut auf einmal. Ich hatte die Zähne drin und ich kam ganz anders rüber bei den Menschen. Wollte ich gerade sagen, das musste ein tolles Gefühl sein, wenn man dann auch ohne Hemmung den Mund aufmachen kann, ne? Und lachen kann. Und das ist unglaublich. Ist das. Also ich hätte mir da sowas niemals vorher vorgestellt. Ja. Und ich kann nur jedem raten, der Angst vorm Zahnarzt hat, nehmt euch die Kraft, macht das und geht zum Zahnarzt, sucht euch den Zahnarzt eures Vertrauens. Ja. Es gibt Das kann sehr lange dauern. Ja, es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge Zahnärzte, die extra spezialisiert sind auf Menschen mit Phobien. Die machen das mit Narkose und das alles ganz nicht genau. So. Wie war das denn bei dir eigentlich? Kannst du sagen, woher diese große Zahnarztphobie kam oder weißt du das gar nicht? Ich kam aus meiner Kindheit. Ich hatte in meiner Kindheit einen schweren Unfall, einen Autounfall. Bin mit dem Fahrrad angefahren worden vom Auto und hatte einen Schädelbasisbruch. Und dabei sind bei mir die Vorderzähne alle raus. Geschlagen worden. Ja. Da waren schon bleibende Zähne. Ja. Und dann wollte ein Zahnarzt mit 12 Jahren weiter die Backenzähne nach vorne setzen und schneidende Zähne rausmachen und dann habe ich blockiert. Ah. Und dann war mir Schluss. Also ein fast schon traumatisches Erlebnis durch den Unfall. Und dann warst du bedient in Sachen Zahnärzten. Jetzt hast du wahrscheinlich so ein Provisorium im Mund, vermute ich mal. Nein, das ist schon meine Endprothese, aber die wird dann noch unterfüttert, dann wird die noch versteift. Ja. Und das ist jetzt eigentlich nur ein Rundverband. Was sagt denn deine Liebste jetzt zu den Veränderungen? Die ist begeistert. Könnt ihr mir vorstellen, dass du dich ärgerst, dass du das nicht schon längst gemacht hast? Ja, ne? Ja. Ich könnte mich hier selber im Arsch beißen jetzt. Als du dann zum allerersten Mal dann neulich dann zum Zahnarzt gegangen bist, da bist du wahrscheinlich doch mit schlotternden Knien dahin gegangen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine halbe Stunde vor der Zahnarztpraxis gestanden. Ja. Bis ich erstmal den Mut gefasst habe, hochzugehen. Ja. Und dann war ich oben, hat mich die Zahnärztin direkt begrüßt, weil wir schon vorher E-Mail-Kontakt hatten, weil ich mit ihm Internet rausgesucht hatte hier in Münster. Sehr gut. Und sie sagte mir dann, ja, Herr Opus, kommen Sie mal mit und setzen Sie sich mal hin. Da sage ich, in der Handlungsschule? Komm, einmal nur gucken. Ich will nur gucken. Ich will nicht berühren, nur schauen, was kaputt ist. Natürlich geschaut und dann hat sie mir nachher erklärt, ja, wir machen das unter Vollnarkose und dann, sie werden da gar nichts von merken und sie werden auch keine Schmerzen nachher haben, obwohl ich hatte Schmerzen, aber das sind nur Wundschmerzen gewesen. Ja. Ich glaube, der Zaubertrick ist diese Vollnarkose, ne? Ja. Dass man da wirklich dann geschützt ist vor all dem, was da auf einen zukommt. Man muss halt von so einer Krankenkasse eine Einwilligungserklärung haben, dass die Krankenkasse sagt, man dankt dafür bei ihm die Vollnarkose, ansonsten läuft man auf den Kosten will. Ah, verstehe. Guter Hinweis noch zum Schluss. Gut, Markus, die Sendung ist rum. Ich freue mich, dass es dir so gut geht und genieße deine neuen Zähne und genieße dein Lächeln. Alles Gute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Patricia Unger. Und morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr unter unserer Telefon.